Sprechende Tiere. In Märchen- und Zeichentrickfilmen ist es völlig normal, dass Tiere oder Pflanzen sprechen. Auch kleine Kinder wundern sich nicht weiter darüber. Und wenn du ihnen erzählst, dass es auf dem Dachboden spukt, reißen sie erschrocken die Augen auf. Bis zu einem gewissen Alter finden die Erwachsenen das niedlich. Doch irgendwann erklären sie ihren Kindern, dass es weder Geister noch sprechende Bäume gibt und dass nur Babys an sowas glauben. In der Steinzeit dagegen haben, soweit wir wissen, auch Erwachsene an sprechende Tiere und Bäume und an Geister geglaubt. Wenn Jäger und Sammler durch den Wald streiften, redeten sie mit Büschen und Steinen, baten Elefanten und Mäuse um Hilfe und hörten genau zu, was die Vögel ihnen erzählten. Wenn jemand krank wurde oder verunglückte, schoben sie die Schuld gerne irgendeinem Geist in die Schuhe oder baten ihn um Hilfe. Woher wir das wissen? Okay, wir wissen es natürlich nicht sicher. In die Köpfe der Menschen hineinzusehen, ist ja immer schwieriger, als sich ihre Taten anzuschauen. Was wir zum Beispiel sicher wissen, ist, dass die Menschen in Sungir Mammuts jagten, denn dort wurden massenweise Mammutknochen gefunden. Aber was dachten die Leute damals über Mammuts? Gab es Vegetarier, die gegen das Töten von Tieren waren? Und wenn ein wütendes Mammut mal einen Jäger zertrampelte, was glaubte man, würde mit dem Toten passieren? Sah man ihn schon im Himmel? Oder eher wiedergeboren in einem neuen Körper? Verwandelt in einen Geist? Oder aufgesogen vom großen schwarzen Loch? Eine Antwort darauf ist sehr schwierig, denn wir können die Steinzeitmenschen ja nicht mehr fragen. Wenn du wissen willst, woran Muslime glauben, dann kannst du dich mit einem Muslim darüber unterhalten oder den Koran lesen, das heilige Buch des Islam. Wenn du etwas über den christlichen Glauben erfahren möchtest, fragst du einen Christen oder liest die Bibel. Und über den Hinduismus sprichst du am besten mit einem Hindu oder du liest die Veden, eine Sammlung religiöser hinduistischer Texte. Aber Steinzeitmenschen waren weder Muslime noch Christen noch Hindus. Das konnten sie gar nicht sein, denn diese drei Religionen tauchten erst in den letzten 3000 Jahren auf. Den Koran gibt es seit etwa 1500 Jahren, die Bibel seit rund 2000 Jahren und die Veden vielleicht seit 2500 Jahren. In der Steinzeit existierte kein heiliges Buch. Schon deswegen nicht, weil vor 20.000 Jahren noch niemand schreiben konnte. Aber ein paar Hinweise darauf, dass die Menschen an etwas glaubten, haben wir trotzdem gefunden. Die Gräber in Sungir zum Beispiel, den Löwenmenschen aus der Stadelhöhle oder die Bilder an der Höhlenwand in Lascaux. Spannend an Lascaux ist vor allem, dass dort sehr viele Tiere gemalt wurden. Aber nichts, was für unseren Geschmack irgendwie nach einem Gott aussieht. Haben die Steinzeitmenschen vielleicht gar nicht an mächtige Götter geglaubt? Erinnerst du dich noch an die heutigen Jäger und Sammler, die in den entlegensten Gebieten unserer Welt leben? Die hat man befragt, um daraus abzuleiten, woran die steinzeitlichen Jäger und Sammler geglaubt haben könnten. Und was hat man herausgefunden? Dass viele von ihnen nicht an mächtige Götter glauben, sondern an sprechende Tiere, Bäume, Felsen und Geister. Die Forscher haben daraus geschlossen, dass das bei den meisten Jägern und Sammlern so ist. Egal, ob in der Steinzeit oder heute, egal, ob es sich um Erwachsene oder Kinder handelt. Für den Großteil der Jäger und Sammler konnten Bäume und Tiere sprechen. In den Urwäldern Südindiens zum Beispiel lebt das Volk der Nayaka noch heute vom Jagen und Sammeln. Wenn ein Nayaka einem gefährlichen Tier begegnet, einem Tiger, einer Schlange oder einem Elefanten, dann spricht er es direkt an. »Hey!« Du lebst im Wald und ich auch. Du suchst etwas zu fressen und ich auch. Ich möchte nur ein paar Wurzeln und Knollen ausgraben. Mehr nicht. Ich tue dir nichts. Und du mir hoffentlich auch nicht. Einmal wurde ein Nayaka von einem wütenden Elefantenbullen getötet, den sie den Elefanten, der alleine umherzieht, nannten. Daraufhin schickte die indische Regierung ein Team, das den Elefanten einfangen sollte. Doch die Nayaka weigerten sich zu helfen. Sie erklärten, der Elefant wäre zu Recht wütend gewesen. Er hatte einen sehr guten Freund gehabt, einen anderen Elefantenbullen. Die beiden waren jahrelang gemeinsam durch den Wald gestreift, bis eines Tages Wilderer den zweiten Elefanten erschossen. Von da an zog der erste Elefant alleine umher und hasste die Menschen. Der Elefant und sein Freund haben sich manchmal nachts getrennt, aber morgens sind sie immer wieder zusammengekommen, erzählten die Nayaka. Und eines Morgens musste der Elefant dann mit ansehen, wie sein Freund zu Boden ging. Wie würdet ihr euch fühlen, wenn man euch euren besten Freund wegnehmen würde? Seht ihr? Genau so fühlt sich der Elefant.